Fritz 15. Live aus dem Kesselhaus. I'm okay. can take my heart and hate me. If you feel you can let go, let go, let go, let go, let go, let go, let go, let go. Samstag, 22. März, ab 20 Uhr in der Berliner Columbia-Halle. Northern Light, das Eröffnungskonzert zur Super Black Tour. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt, und mehr Infos fritz.de. Northern Light, live in Berlin. Fritz. Und das hört man. 3.33 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Das Orkantief Emma hat in Deutschland 4 Menschenleben gefordert. Im Westerwald wurde ein Autofahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen. Hier geht's weiter mit der Vended Night, der Live-Übertragung der Vended Night aus dem Kesselhaus in der Kulturbrauerei. Und jetzt unüberhörbar Paul van Dyk. Wir übertragen noch bis 5 Uhr. Die Party geht natürlich länger. Ich schätze mal, auch so gegen 5 wird man dann auch wieder hingehen können. Denn es ist da wirklich übervoll im Moment. Gegen 4 werden wir eine Schaltung haben, die stündliche Schaltung zu Philipp. Der ist vor Ort und wird dann uns ganz genau sagen können, ob die Lage unverändert ist. Also unverändert, ungünstig für die, die noch hingehen wollen. Oder? We'll be right back.

Paul van Dyk. Live aus dem Kesselhaus in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg. Jetzt haben wir es genau 4 Uhr. Und einmal in einer Stunde schalten wir rüber zu Philipp. Also wir schalten mal rüber. Wir sind ja drauf geschaltet. Aber wir schalten jetzt noch ein Mikrofon dazu. Hi André. Bist du jetzt draußen? Es klingt so ruhig bei dir im Hintergrund. Ja, weißt du warum? Ich halte das Mikro mal da hin, wo ein bisschen Lärm ist. Ich habe mir gedacht, wir gehen einfach mal weg hier von der Tanzparty und gehen dahin, wo die Party nämlich richtig steil geht. Ich bin im Herrenklo. Wobei Herrenklo ist auch eine Definitionssache, weil so ein paar Mädchen mischen sich hier doch noch immer runter, um mal heimlich pinkeln zu gehen. So, wie ist das mit den Mädels? Heimlich, ist das gut, dass die Mädels hier mit euch zusammenpullern oder sollen die draußen bleiben? Also grundsätzlich, sag ich mal so, ist es völlig Angebot und Nachfrage. Wie lange stehen denn die Frauen draußen vor der Toilettenschlange, vor dem Mädchenklo? Wie groß, wie lang ist die Schlange bei den Mädels? Viel zu lang und hier ist viel besser. Außerdem ist hier viel lustiger. Hey, schöne Jungs. Klo-Reportage? Gucken. Na, bitte? Kannst immer noch nebenbei ein bisschen gucken. Also hier geht einiges so. Hier der nächste, Fritz Gruß, bitte. Ja, na, stell doch mal eine Frage. Ja, wie gefällt dir die Van It Night und wie doll liebst du Fritz? Also Fritz ist mal ein Hammer-Sender. Also ich komme aus Sachsen-Anhalt. Ist erst seit 2008 wieder ein bisschen aktiv, ne? Nein, aber das ist der Jugendsender schlechthin, ja. Also die ganzen Sachsen-Anhalt, Berlin, also kannst du vergessen, ja. Also Fritz gehört zum Erwachsenwerden und zum Jugendlichsein in Berlin-Brandenburg definitiv dazu. Richtig, das ist wie die Bravo, ja, gehört da also Fritz auch dazu. So, jetzt gucken wir uns hier mal ein paar Jungs beim Waschen an. Hier gibt es Rasierschaum, aber nicht nur eine Tube, sondern 7, 8 Dosen. Warum Rasierschaum? Wer rasiert sich denn hier? Warum macht man das? Ich habe keine Ahnung, ich selbst rasiere mich auch nicht hier. Das sieht auch nicht so rasiert aus. Ja, warum steht hier Rasierschaum, mein Freund? Problem ist, auf den Jungsklo, man sollte es nicht glauben, haltet euch fest, selbst die Frauen kommen hier aufs Jungsklo. Ja, das haben wir schon festgestellt, aber die rasieren sich hier hoffentlich auch nicht um die Uhrzeit. Das ist jetzt die große Frage. Warum steht hier Rasierschaum vor dem Spiegel und zwar 7 Tuben? Um sich zu rasieren. Aber du bist nicht rasiert. Ich bin rasiert, natürlich, guck doch mal. Macht man sich das in die Haare oder was ist das für ein Zeug? Wo sonst denn? Haargel wirkt ja nicht. Okay, 15 Jahre Fritz, bestimmt schon auch 1 Milliarde Vended Nights. Was ist geiler, Vended Night oder Fritz? Vended Nacht, was sonst? Genau. Aber Fritz ist auch genau dein Ding, da gehst du steil, oder? Fritz ist geil. Besser wäre noch, wenn sie die Vended Nacht übertragen würden. Die übertragen das gerade, du Schlauberger. Ich rede hier gerade mit meinem Freund André am Mikrofon. Radio oder wie? Du bist gerade im Radio, ja. Uiuiuiuiuiui, André, du merkst schon, also hier im Klo ist eigentlich auch eine ganz lustige Party, vor allem verstehe ich dich endlich mal richtig. Hier stehen die Jungs gerade am Pinkeln. Ich glaube, die wollen aber nicht mit mir reden. Da kommt wieder ein Typ raus aus dem Klo. André, es ist wirklich lustig hier, aber partymäßig. Aber deine Beschreibung ist jetzt aber auch nicht voller unfreiwilliger. Guck, da kommt ein Typ aus dem Klo. Ja, oh, hier ist schon wieder eine Dame vorm Klo. So, hier, wieder reingeschlichen, ne? Nee. Gehst du hier pinkeln heimlich oder was? Oder gehst du dich rasieren? Männerklo sind super. Übertragen? Das wird gerade live übertragen, ja. Auf der Damentoilette die Schlange so lang. Auf dem Männerklo kommen die Frauen viel früher dran. Es wird nicht so rumgezickt. Die Frauen gehen auch nur aufs Damenklo, um einfach die bessere Gesellschaft zu haben. Aber die Nummer mit dem Rasierschaum hier haben wir immer noch nicht geklärt. Wer sieht das denn benutzt aus? Guck doch mal, Philipp. Ich guck den Leuten mal in die Hose oder was? Nein, guck doch mal einfach nur auf diesen Rasierschaum, ob das benutzt wurde. Dann haben wir das doch mal geklärt. Ja, natürlich wurde das benutzt. Da hängen die weißen Flocken draus. Ich spiele mir jetzt, glaube ich, auch mal eine Tube Rasierschaum ins Haar, damit ich noch besser aussehe. Nochmal. Fritz! Ich bin hier sehr beliebt auf dem Klo, aber ich gehe jetzt auch wieder dancen. Wie ist denn die Situation? Alles immer noch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr voll? Oder hat also es ein sehr weniger geworden? Nein, es ist schweinevoll, es ist super geil. Mir läuft der Schweiß runter, die Meute oben tobt. Wir sind jetzt im Keller, deswegen freue ich mich auch sehr, dass die Leitung so gut ist. Aber oben, boah Junge, da brennt das Haus. Gut. Nächste Stunde dann noch im Darmklo, oder? Darmklo. Naja, da muss ich ja so lange anstehen. Also, Paul van Dyk ist jetzt übrigens wieder am Start. Ihr habt es ja auch gehört vorhin beim Übergang. Und der macht das jetzt auch noch zicke, zacke, picke, packe weiter. Bestimmt bis 9 Uhr morgens. Wenn ihr um 7 irgendwie noch wach seid, kommt her. Vielleicht kommt ihr dann rein. Genau, vielleicht findest du ja noch bis zur nächsten Stunde, bis zur letzten sozusagen zum Finale noch heraus, also unserem Übertragungsfinale noch heraus, wie lange es geht. Ob die dann eine Deadline irgendwie sich gesetzt haben oder irgendwas. Also wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm so, aber vielleicht findest du es ja noch raus. Und dann können wir noch ein paar Leute hinschicken, so vielleicht so gegen 10 Uhr morgens. Vorher noch zum Bäcker. auf jeden. So, und jetzt frage ich nochmal die Dame hier, die auch wieder 30 vor das Herrenklo stellt. Warum hast du mich eben so angelacht? Weil du hier vor der Toilette stehst und die Leute hier vor der Toilette interviewst. Ja, das ist doch lustig, aber du stehst eigentlich vor der falschen Toilette, Madame. Eigentlich ja, ich warte hier auf jemanden, der kommt nicht mehr raus, aber ich lerne hier einen anderen netten Männer kennen. Geh einfach mal rein. Nee, ich traue mich nicht, ich habe noch ein bisschen Anstand. Welches ist dein Lieblingssender? Fritz, Fritz, Fritz. Fritz 15. André, ich spüle mich jetzt weg. Tschüss. Bis später. Tschüss. Tschüss. Philipp Burger live aus dem Klo, aus dem Herrenklo des Kesselhauses. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Also eine Schalte, wie man sagt, machen wir noch kurz vor 5. Und dann müssen wir leider rausgehen. Also noch knapp 50 ungetrübte musikalische Minuten mit Paul van Dyk. Bis in einer Stunde. Fritz 15. Paul van Dyk. Live aus dem Kesselhaus. take off your clothes. I wanna take pictures of you, boy. I wanna capture you in digital. I wanna take pictures of you, boy. Take off your clothes. I wanna take pictures of you, boy. Take off your clothes. Just run across the ice.

In der kommenden Woche testet Fritz euer Protestpotenzial. Wer sind wir denn? Onkel Pleppo oder was? Der Fritz-Protesttest. Doch jetzt strecken wir die Fäuste in die Luft. Von Montag bis Freitag. Und rufen euch alle auf. Der Fritz-Protesttest. Nur gemeinsam sind wir laut. Ein Experiment mit Fritz. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Und das hört man. 4.31 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Das Orkantief Emma hat in ganz Deutschland schwere Schäden angerichtet. Bei Verkehrsunfällen kamen mindestens 4 Menschen ums Leben. Im Westerwald wurde ein Autofahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen. Bei witterungsbedingten Unfällen in Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg kamen 3 Menschen ums Leben. Wegen des Sturms mussten zahlreiche Bahn- und Flugverbindungen gestrichen werden. In Österreich und Tschechien wurden infolge des Unwetters 6 Menschen getötet, darunter 2 deutsche Urlauber. In der Berliner U-Bahn ist ein Fahrgast von einem bisher unbekannten Schläger schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass der Mann in der U9 von einem Notarzt reanimiert werden musste. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und ist nicht vernehmungsfähig. Der 44-jährige Mann hatte mehrere Frauen verteidigt, die belästigt worden waren. Er wurde daraufhin zunächst geschlagen und anschließend brutal ins Gesicht getreten. Der etwa 20 Jahre alte Täter konnte am Bahnhof Westhafen flüchten. Im fernen Osten Russlands haben die Präsidentenwahlen begonnen. Die Bürger im Kamtschatka an der Pazifikküste können bereits seit dem Abend ihre Stimme abgeben. Russland erstreckt sich über 11 Zeitzonen. Landesweit sind 109 Millionen Menschen aufgerufen, einen Nachfolger für Staatschef Putin zu bestimmen. Letzten Umfragen zufolge gilt die Wahl des von ihm unterstützten Vize-Regierungschefs Medvedev als sicher. Die Opposition bezeichnet die Wahl als Farce und rief die Bürger zum Boykott auf. Start. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München die Tabellenführung gefestigt. Die Bayern kamen bei Schalke 04 zu einem 1:0 Erfolg. Die weiteren Ergebnisse. Bremen-Dortmund 2:0, Rostock-Bielefeld 1:1, Hannover-Nürnberg 2:1 und Karlsruhe-Wolfsburg 3:1. Bereits am Freitag gewann Hertha gegen Duisburg 2:0. Das Spiel von Cottbus gegen Stuttgart wurde wegen des Unwetters abgesagt. Und Alba Berlin hat sich in der Basketball-Bundesliga zumindest für einen Tag die Tabellenführung zurückerobert. Die Albatrosse gewannen beim Pokalsieger Köln 99ers mit 80:78. Wetter. In der Nacht bleibt es meist trocken, später regnet es etwas, die Temperaturen gehen runter auf 4 Grad. Am Tag dann viele Wolken, teilweise kann es schauerartigen Regnen bei bis zu 10 Grad. Verkehr. Mit derzeit keinen aktuellen Meldungen, überall eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz rund um Spremberg. Fritz 15, das Geburtstagsfestival. So, hier geht's in die letzte übertragungshalbe Stunde. Paul van Dyk live aus dem Kesselhaus in der Kulturbrauerei. Kurz vor 5 werden wir noch den aktuellen Stand abfragen, wie voll es gerade ist. Das ist wichtig, sonst würde ich da auch nicht drauf rumreiten, weil bislang ist es so voll, dass nichts mehr geht. Ja, und jetzt halte ich auch den Mund. Also, noch 25 Minuten, Paul van Dyk. Vandit Night, Fritz 15. Jetzt kriege ich hier zu kurz vorm Ende noch. Philipp! André Langenfeld! Ja. Jetzt habe ich mich so gut darauf vorbereiten wollen und in dem Moment, wo du mich angesprochen hast, habe ich eine Dame hier das Glas, was ist es? Alkohol über ihren nackten Arm gegossen. Also sie hat es überstanden. Wie war es für dich? Geil. Das Glas jetzt, das ich dir über den Arm gekippt habe oder die Mucke? Was war geiler? Ja, es war super, voll geil. Ist schon okay. Bis eben war der Abend für sie ein ganz guter. Also es ist jetzt ein bisschen leerer hier geworden, das kann man schon sagen. Aber leiser ist es garantiert nicht geworden. Und es lohnt sich auch leider nach wie vor nicht, hier jetzt herzukommen. Die lassen einfach keinen mehr rein. Bei mir sind aber zwei Ladies, die sind ganz große Techno-Fans. Und zwar einmal die Peggy. Und du hast gesagt, du bist Paul van Dyk-Fan schon seit Jahren, ja? Ich hab jetzt nicht verstanden. Du hast Paul van Dyk schon seit Jahren ein Fan, bist Fan von ihm. Ja. Wo warst du denn schon überall, außer in Berlin? Der legt ja weltweit auf. Ibiza. Wow. Macht er da was anderes als hier? Trägt er da ein Muskelshirt oder so? Nee, ist genauso. Wo bist du her? Aus Usedom hast du gesagt. Extra nach Berlin gekommen deshalb oder habt ihr hier noch mehr vor? Nee, wir sind extra wegen Paul van Dyk nach Berlin gekommen, weil es hammergeil ist. Das ist einfach, die Atmosphäre ist total top. Da kann man einfach gar nicht mehr toppen. Usedom, kann man da Fritz hören? Peggy? Was? Kann man in Usedom Fritz hören? Auf ja, digital, also über Satellit oder bei Internet? Über Satellit und Internet. Wie ist denn so die Radiolandschaft an der Ostseeküste? Schlecht. Sehr schlecht? Ja. Was für ein Fazit ziehst du? Ich meine, die Live-Übertragung bei Fritz ist jetzt gleich vorbei, leider. Aber hier, ich meine, wir reden, glaube ich, noch ein paar Jahre weiter. Wie ist es bisher? Geil, einfach nur geil. Das ist der Hammer, es ist Hammer. Echt, das ist der Wahnsinn hier. Wenn nur die Frauentoiletten nicht immer so voll wären, ne? Ja, sag ich dir doch. Naja, aber damit muss man leben, ne? André, ich gehe jetzt noch mal rein, damit du hier noch mal ein bisschen satten Sound aufs Ohr kriegst. Ich würde gerade sagen, ja, der offizielle Teil ist ja für dich jetzt beendet, ne? Ja, aber also offiziell ist hier aber noch ganz schön was am Feiern, das kannst du aber wissen. Und ja, du musst jetzt, glaube ich, auch noch einen Drink kaufen gehen. Ja, ich bin sehr stolz, weil ich habe den ganzen Abend durchgehalten. Was bist denn du für ein... Du hast dir gerade einen Drink über den Arm geschüttet. Du bist ja, jetzt einen schuldig. Das war ja ihrer. Nein, aber was ich besonders toll finde, dass ich mit meinem Reporterkoffer und dieser wirklich langen Spitzenantenne hier nicht einem einzigen das Auge ausgestochen habe. Beschrei es nicht. Hätte mehrmals so weit sein können, ist aber nicht. Und weißt du, was auch wieder im Kommen ist oder noch nie weg war? Leuchtstäbe und Westen, die leuchten. Also reflektierende Westen, reflektierende Bänder und Leuchtstäbe. Die sind hier am Start. Super. Und du jetzt mit dem Reportergerät mittendrin. Ja. Du kannst es ja auslassen. Du kannst ja so tun, als ob... Ach, ich piek's einfach so ein bisschen vor mir her. Genau. Okay, Philipp Burger direkt von der Vended Night. Paul van Dyk noch bis 8 Uhr hier. Und bis 8 Uhr? Oder hast du jetzt... Nur wollen wir die Putze hier zumachen, hier. Yeah. Okay, also offizielle Ansage bis 8 Uhr. Mhm. Das heißt? Mhm. Das heißt, ich werde hier noch einen schönen Abend verbringen und einen schönen guten Morgen. Und ich hoffe, André, du hast noch ein bisschen Spaß auf der Rückfahrt jetzt. Genau. Also, genieß die letzten 3 Stunden und bis dann in 15 Jahren, ne? Woo! Fritz 15! Happy Birthday, Fritz! Okay, Philipp Burger direkt von Kessel aus und ihr habt's gehört, es lohnt sich angeblich nicht dahin zu fahren, weil es wäre immer noch zu voll. Ich lege jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer, weil ich bin ja hier in Babelsberg. Aber bis 8 Uhr geht's noch und ich schätze mal, irgendwann mittendrin wird sich vielleicht noch eine Lücke auftun. Das müsst ihr euch für euch selbst entscheiden. Komplizierter Satz, ist auch schon früh. 5 Minuten ist 5 Uhr. Bis dahin gibt es noch ein bisschen Paul van Dyk und noch einen schönen Sonntag. Das war André Langenfeld aus Babelsberg, der den undankbaren Job hatte, hier zu sitzen. Und nicht mitfeiern konnte. Beim nächsten Mal aber dann. In diesem Sinn.